als wir uns das erste Mal begegnet sind. Wollte ich schon an dir vorbeigehen. Wie eine graue Maus hätte ich dich fast übersehen. Ja, beim ersten Mal hätte ich dich fast übersehen. Es war nicht Liebe auf den ersten Blick. Wir lernten uns lieben Stück für Stück. Als wir uns das erste Mal begegnet sind, hätte ich dich fast übersehen. Nach einem Jahr wurde mir klar, dass wir ja zusammen gehen. Mensch, alter Freund, hab ich zu mir gesagt, die meisten lassen die eine fürs Leben an sich vorübergehen. Als wir uns das erste Mal begegnet sind, wollte ich schon an dir vorbeigehen. Wie eine graue Maus hätte ich dich fast übersehen. Glück vorbeigehen.